Selbst aus Steinen, die dir jemand in den Weg legt, lässt sich immer noch was Schönes bauen. Selbst aus Steinen, die dir jemand in den Weg legt, lässt sich immer noch was Schönes bauen. Ich hatte viele Träume, nur wenige sind heute noch da. Bei den meisten musste ich feststellen, egal wie sehr ich's will, sie werden niemals wahr. Doch ein paar, die sind geblieben und leuchten weiter vor mir hell und klar. Geben mir Sinn, geben mir Freude, weisen mir den Weg und machen mich stark. Also ärger dich nicht über die Dinge, die dir das Leben nicht erlaubt. Selbst aus Steinen, die dir jemand in den Weg legt, lässt sich immer noch was Schönes bauen. Selbst aus Steinen, die dir jemand in den Weg legt, lässt sich immer noch was Schönes bauen.